Abschnitt 8 aus Oliver Twist, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 18. Kapitel. Wie Oliver seine Zeit hinbrachte in der sittenverbessernden Gesellschaft seiner achtungswürdigen Freunde. Als am folgenden Morgen der Baldoberer und Charlie Bates zu ihren gewöhnlichen Geschäften ausgegangen waren, benutzte Mr. Fagin die Gelegenheit, Oliver einen langen Sermon über die schreiende Sünde der Undankbarkeit zu halten, deren er sich, wie ihm Fagin klärlich dartat, in einem sehr hohen Maße schuldig gemacht, indem er sich absichtlich von seinen liebevollen und treuen Freunden entfernt, ja, sogar ihnen zu entfliehen versucht habe, nachdem sie so viele Mühe und Kosten aufgewendet hätten, ihn wieder zu sich zurückzubringen. Der alte Herr legte großes Gewicht auf den Umstand, dass er Oliver zu sich genommen und verpflegt habe, als derselbe in Gefahr gewesen wäre, Hungers zu sterben, und erzählte ihm die ergreifende und schreckliche Geschichte eines jungen Burschen, dem er unter ähnlichen Umständen aus gewohnter Menschenfreundlichkeit seinen Beistand habe angedeihen lassen, der sich aber des ihm erwiesenen Vertrauens unwürdig gezeigt, sich mit der Polizei in Rapport zu setzen versucht habe und im Old Bailey Gerichtshofe verurteilt und gehangen sei. Der alte Herr bemühte sich durchaus nicht, seinen Anteil an der Katastrophe zu verheimlichen, sondern beklagte es mit Tränen in den Augen, dass es durch die Verkehrtheit und Verräterei des jungen Burschen nötig geworden, ihn als ein Opfer fallen zu lassen und demnach mit Zeugnissen gegen ihn aufzutreten, die, wenn auch nicht vollkommen in der Wahrheit begründet, doch unumgänglich gewesen waren, wenn seine, Fagins und einiger erlesenen Freunde Sicherheit nicht hätte gefährdet werden sollen. Der alte Herr schloss damit, dass er ein sehr unerfreuliches Gemälde von den Unannehmlichkeiten des Gehängtwerdens entwarf und mit großer Freundschaftlichkeit und Höflichkeit die Hoffnung ausdrückte, niemals genötigt zu werden, Oliver Twist einer so widerwärtigen Operation zu unterwerfen. Dem kleinen Oliver erstarrte das Blut in den Adern, während er den Worten des Juden zuhörte. Die darin enthaltenen dunklen Drohungen waren ihm nicht ganz unverständlich. Er wusste bereits, dass die Gerechtigkeit selbst den Unschuldigen für schuldig halten konnte, wenn er sich mit dem Schuldigen in Gemeinschaft befunden, und dass tief angelegte Plane unbequeme Mitwisser oder zum Schwatzen geneigte zu verderben von dem alten Juden wirklich geschmiedet und ausgeführt wären, deuchte ihm keineswegs unwahrscheinlich, als er sich des Streits entsann, den Fagin mit Sykes gehabt. Als er furchtsam die Augen aufschlug und seine Blicke den Blicken des Juden begegneten, fühlte er, dass seine Blässe und sein Zittern dem schlauen Bösewicht nicht entgangen waren und dass sich derselbe innerlich darüber freuete. Der Jude lächelte greulich, klopfte Oliver die Wangen und sagte ihm, wenn er sich ruhig verhielte und sich des Geschäftes annehme, so würden sie sicher noch sehr gute Freunde werden. Er griff darauf zum Hute, zog einen alten, geflickten Oberrock an, ging hinaus und verschloss die Tür hinter sich. So blieb sich Oliver während des ganzen Tages und während noch vieler nachfolgenden Tage vom frühen Morgen bis Mitternacht selbst überlassen, und die langen Stunden vergingen ihm gar traurig, denn er gedachte natürlich fortwährend seiner gütigen Freunde in Pentonville und der Meinung, welche sie von ihm gefasst haben müssten. Am 7. oder 8. Tage ließ der Jude die Tür des Zimmers unverschlossen, und Oliver durfte frei im Hause umhergehen. Das ganze Haus war äußerst schmutzig und öde. Die Zimmer im oberen Stockwerke waren ohne Mobilien geschwärzt und mit Spinngewebe überdeckt. Indes schloss Oliver aus dem Täfelwerke und den Resten alter Tapeten und anderer Verzierungen, dass sie vor langer Zeit von reichen Leuten bewohnt gewesen sein müssten, so kläglich sie auch jetzt aussahen. Oft, wenn er leise in ein Zimmer eintrat, liefen die Mäuse erschreckt in ihre Löcher zurück, sonst aber sah und hörte er kein lebendiges Wesen, und manches Mal, wenn er es müde war, aus einem Gemach in das andere zu wandern, schmiegte er sich in den Winkel der Flur an der Haustür, um Menschen so nahe als möglich zu sein, und erwartete horchend und mit Beben die Rückkehr des Juden und der Knaben. In allen Zimmern waren die Fensterläden fest mit Schrauben verwahrt und ließen nur wenig Licht durch kleine, runde Löcher ein, was die Zimmer noch düsterer machte und sie mit seltsamen Schattengestalten füllte. Ein hinteres Zimmer hatte ein mit starken Stäben verwahrtes Fenster ohne Läden. Oliver schaute stundenlang traurig hinaus, obwohl er nichts sehen konnte als eine verworrene, gedrängte Masse von Hausdächern, geschwärzten Schornsteinen und Giebeln. Bisweilen zeigte sich auf ein paar Augenblicke in der Dachluke eines fernen Hauses ein nur undeutlich zu erkennendes Gesicht. Allein Oliver konnte nicht daran denken, sich hör- oder sichtbar zu machen, da das Fenster vernagelt und auch die Nachbarschaft sicher nicht die achtbarste und zutrauenswerteste war. Eines Nachmittags kehrten der Baldoberer und Charlie Bates nach Hause zurück, um sich auf eine Abendunternehmung vorzubereiten, die es erfordern mochte, dass sie sich sorgfältiger als gewöhnlich ankleideten. Der Baldoberer gebot Oliver, ihm die Stiefel zu reinigen, und Oliver war froh, nur einmal Menschen zu sehen und sich nützlich machen zu können, wenn es ohne Verletzung der Redlichkeit geschehen konnte. Während er beschäftigt war, dem Geheiß Folge zu leisten, wobei Jack auf einem Tische saß, blickte der junge Gentleman zu ihm hernieder, seufzte und sagte halb zerstreut und halb zu Charlie Bates: »Es ist doch Jammer und schade, dass er kein Kochemer ist.« »Oh«, sagte Charlie Bates, »er weiß nicht, was ihm gut ist.« »Du weißt wohl nicht mal, Oliver, was ein Kochemer ist?« fragte der Baldoberer. »Ich glaube, es zu wissen«, erwiderte Oliver schüchtern, »ein Dieb. Bist du nicht ein Dieb?« »Ja«, sagte Jack, »und ich rechne es mir zur Ehre. Ich bin ein Dieb. Charlie ist, Fagin ist, Sykes ist, Nancy und Bett sind gleichfalls Diebinnen. Wir sind samt und sonders Diebe bis herunter zu Sykes Hunde, und der geht uns noch allen über.« »Und ist kein Angeber«, bemerkte Charlie Bates. »Er würde in der Zeugenloge nicht mal bellen, um sich nicht zu verraten oder zu verwickeln«, fuhr Jack fort. »Doch das hat nichts zu schaffen mit unserm Monsieur Grün.« »Warum begibst du dich nicht unter Fagin, Oliver?« fiel Charlie ein. »Könntest doch dein Glück so schön machen«, setzte Jack hinzu, »und von deinem Gelde leben wie ein Gentleman, wie ich's zu tun denke, im nächstkommenden 5. Schaltjahr und am 42. Dienstag in der Fastenwoche.« »Es gefällt mir nicht«, sagte Oliver furchtsam, »ich wollte, dass Fagin mich fortgehen ließe.« »Das wird Fagin bleiben lassen«, bemerkte Charlie. Oliver wusste dies nur zu gut, meinte, es möchte gefährlich sein, seine Gedanken noch offener auszusprechen, und fuhr seufzend in seinem Geschäfte fort. »Schäme dich«, hub der Baldoberer wieder an, »hast du denn gar kein Ehrgefühl? Ich möchte um nichts in der Welt meinen Freunden zur Last fallen, am wenigsten ohne in den Finger zu rühren, um ihnen zum wenigsten meine Erkenntlichkeit zu beweisen.« »Es ist wahrhaftig zu gemein und niedrig«, sagte Charlie Bates, einige seidene Taschentücher hervorziehend und in eine Kommode legend. »Es wäre mir ganz unmöglich«, rief Jack Dawkins, sich in die Brust warfend, »aus.« Und doch könnt ihr eure Freunde im Stich lassen, bemerkte Oliver mit einem halben Lächeln, und zusehen, dass sie für Dinge bestraft werden, die ihr getan habt. »Es geschah bloß aus Rücksicht gegen Fagin«, erwiderte Jack kaltblütig. »Die Schoderer wissen, dass wir gemeinschaftlich arbeiten, und er hätte in Ungelegenheit kommen können, wenn wir nicht davongelaufen wären.« Anmerkung des Übersetzers: Schoderer bedeutet Gerichtsdiener. »Schau hier«, setzte er hinzu, griff in die Tasche und zeigte Oliver eine Handvoll Schillinge und Halbpence. »Wir führen ein flottes Leben, und was tust, woher das Geld dazu kommt? Da, nimm hin, wo's her ist, da ist noch mehr von der Sorte. Du willst nicht, oh Dümmling, Dümmling aller Dümmlinge!« »Er ist der Bösewicht, nicht wahr, Oliver?« fiel Charlie Bates ein. »Er wird noch geschnürt werden, nicht wahr?« »Ich weiß nicht, was das ist«, sagte Oliver. Charlie Bates nahm sein Taschentuch, knüpfte es sich um den Hals und stellte die Hängoperation pantomimisch und vollkommen kunstgerecht dar. »Das ist's«, sagte er endlich unter schallendem Gelächter. »Du bist schlecht erzogen«, bemerkte Jack Dawkins ernsthaft. »Indes wird Fagin doch schon noch etwas aus dir machen, oder du wärst der Erste, der sich ganz unbrauchbar gezeigt. Also fang nur je eher, desto lieber an, denn du wirst mitarbeiten im Geschäft, ehe du's meinst, und verlierst nur Zeit, Oliver.« Charlie Bates fügte noch mehrere moralische Betrachtungen hinzu, schilderte mit glühenden Farben die zahllosen Annehmlichkeiten des Lebens, das er und Jack führte, und bemühte sich mit einem Worte auf das Eifrigste, Oliver zu überzeugen, dass er nichts Besseres tun könne, als bald möglichst um Fagins Gunst durch dieselben Mittel zu werben, die er und Jack zum gleichen Zwecke angewendet. »Und vor allen Dingen, Nolly«, Anmerkung des Übersetzers, Nolly gleich Oliver, sagte Jack, als sie den Juden kommen hörten, »bedenk das. Nimmst du keine Schneichen und Zwiebeln? Was hilft's, dass du so zu ihm redest?« unterbrach Charlie. »Weiß er doch nicht, was du damit sagen willst.« »Nimmst du keine Taschentücher und Uhren«, fuhr der Baldoberer zu Olivers Fassungskraft sich herablassend fort, »so tut's ein guter anderer, und der hat was davon, und du hast nischt, da du doch ein ebenso gutes Recht dazu hast.« »Es ist ganz klar, ja, ja, ganz klar«, sagte der Jude, der unbemerkt von Oliver eingetreten war. »Klar wie die Sonne, mein Kind. Glaub dem Baldoberer, er kennt den Katechismus seines Geschäfts aufs Haar.« Das Gespräch wurde indes für jetzt abgebrochen, da Fagin mit Miss Betsy und einem Gentleman angelangt war, den Oliver noch nicht gesehen hatte und den der Baldoberer Tom Chitling nannte, als er eintrat, nachdem er draußen ein wenig verweilt, um mit der Dame einige Galanterien zu wechseln. Tom Chitling war älter an Jahren als der Baldoberer, da er etwa 18 Winter zählen mochte, bezeigte demselben aber eine Ehrerbietung, woraus man klärlich ersah, dass er sich bewusst war, an Genie und Geschäftsfähigkeiten ihm untergeordnet zu sein. Er hatte kleine blinzelnde Augen und ein pockennarbiges Gesicht und trug eine Pelzkappe, ein dunkles Corduroy-Wams, fettige Banschent-Hosen und eine Schürze. Er sah in der Tat ziemlich abgerissen aus, entschuldigte sich jedoch bei der Gesellschaft damit, dass seine Zeit erst seit einer Stunde ausgewesen sei, dass er seine Uniform 6 Wochen getragen und noch nicht habe daran denken können, die Garderobe zu wechseln. Er schloss mit der Bemerkung, dass er 42 Tage angestrengt gearbeitet und bersten wolle, wenn er in der ganzen Zeit einen Tropfen gekostet und nicht so trocken sei wie ein Sandfass. »Was meinst du, Oliver, woher der junge Mensch wohl kommt?« fragte der Jude greinend, während Charlie eine Branntweinflasche auf den Tisch stellte. »Ich kann's nicht sagen, Sir«, erwiderte Oliver. »Wer ist denn der?« fragte Tom Chitling Oliver verächtlich anblickend. ein junger Freund von mir, mein Lieber«, antwortete Fagin. »Dann hat das gut genug«, bemerkte Tom, dem Juden einen bedeutsamen Blick zuwerfend. »Kümmere dich nicht darum, Bursch, woher ich komme. Es gilt eine Krone, wirst bald genug selber da sein.« Es wurde gelacht, Fagin flüsterte mit Tom, alle versammelten sich am Kamine, der Jude forderte Oliver auf, sich zu ihm zu setzen und lenkte das Gespräch auf Gegenstände, von welchen er erwarten konnte, dass seine Zuhörer den lebhaftesten Anteil daran nehmen würden, nämlich die Vorteile des Geschäfts, die Talente des Baldoberers, die Liebenswürdigkeit Charlies und die Freigebigkeit Fagins. Als sie erschöpft waren und Tom Chitling gleichfalls Zeichen der Erschöpfung an den Tag legte, denn das Besserungshaus ermüdet sehr nach einigen Wochen, entfernte sich Miss Betsy und die übrigen begaben sich zur Ruhe. Von diesem Tage an wurde Oliver nur noch selten allein gelassen und in eine fortwährend enge Verbindung mit Jack und Charlie gebracht, die mit dem Juden täglich das alte Spiel spielten. Fagin wusste am besten, ob zu ihrer eigenen oder Olivers Belehrung und Vervollkommnung. Zu anderen Zeiten erzählte ihnen Fagin Geschichten von Diebstählen und Räubereien, die er in seinen jüngeren Tagen begangen, und mischte so viel Merkwürdiges, Spaßhaftes und Rolliges ein, dass Oliver sich oft nicht enthalten konnte, herzlich zu lachen und den Beweis zu liefern, dass er trotz seiner besseren Gefühle Unterhaltung empfand. Kurzum, der schlaue alte Jude hatte den Knaben sozusagen im Netze und war, nachdem er ihn durch Einsamkeit und die Qual derselben dahingebracht, jede Gesellschaft seinen traurigen Gedanken in einem so öden, finsteren Hause vorzuziehen, eifrig darüber aus, seinem Herzen das Gift langsam einzuflößen, das, wie er hoffte, die Farbe desselben verändern und es für immer schwärzen sollte. 19. Kapitel, in welchem ein verhängnisvoller Plan besprochen und beschlossen wird. Es war ein kalter, feuchter und stürmischer Abend, als der Jude seinen eingeschrumpften Leib in einen Oberrock einhüllte, den Kragen über die Ohren zog, so daß von seinem Gesicht nur die Augen zu sehen waren, und sich aus seiner Höhle entfernte. Er blieb vor der Haustür stehen, bis sie inwendig verschlossen und verriegelt war, und eilte darauf mit leisen und flüchtigen Schritten die Straße herunter. Das Haus, in welches Oliver gebracht war, befand sich nahe bei Whitechapel. Der Jude stand an der nächsten Ecke ein paar Augenblicke still, schaute forschend umher und schlug dann die Richtung nach Spitalfields ein. Auf dem Pflaster lag dichter Schlamm und ein dichter Nebel machte die Dunkelheit noch dunkler. Für den Ausflug eines dämonischen Wesens, wie es der Jude war, konnten Zeit, Wetter und alle Umgebungen nicht passlicher sein. Der gräuliche Alte glich, während er verstohlen durch Nacht und Nebel und Kot dahineilte, einem ekelhaften Gewürm, das in nächtlicher Finsternis aus seinem Verstecke herauskriecht, um wühlend im Schlamme ein leckeres Mahl nach seiner Art zu halten. Er erreichte Bethnal Green, wendete sich nach links und versenkte sich in ein wahrhaftes Labyrinth schmutziger Winkelstraßen und Gassen jenes zahlreich bevölkerten Stadtviertels, ohne jedoch ein einziges Mal zu irren oder fehlzugehen, lenkte endlich in eine Sackgasse ein, klopfte an die Tür eines Hauses und wurde, nachdem er ein paar Worte durch das Schlüsselloch geflüstert, eingelassen und hinaufgeführt. Als er auf den Griff einer Tür fasste, knurrte ein Hund und eine grobe Mannsstimme fragte, wer da wäre. »Ich bin's, Bill, ich, mein Lieber«, antwortete der Jude hineinschauend. »So bringt euren Leichnam rein«, sagte Sykes. »Lieg still, dumme Bestie, kennst den Teufel nicht, wenn er einen Überrock anhat?« Der Hund schien in der Tat durch Fagins Verhüllung getäuscht zu sein, denn sobald der Jude den Oberrock aufknöpfte, legte er sich mit dem Schweifel wedelnd wieder nieder. »Nun«, sagte Sykes. »Ja, nun«, erwiderte der Jude. »Ah, Nancy, Er schien etwas verlegen und zweifelhaft zu sein, wie er von Miss Nancy empfangen werden würde, denn er hatte seine junge Freundin seit dem Abend noch nicht wieder gesehen, an welchem sie so leidenschaftlich für Oliver aufgetreten war. Das Benehmen der jungen Dame machte jedoch bald aller Ungewissheit ein Ende. Sie schob ihren Stuhl zur Seite und forderte Fagin auf, ohne Groll oder noch viel Worte sich mit an den Kamin zu setzen, denn es wäre ein kalter Abend. »Ja, es ist bitter kalt, liebe Nancy«, sagte Fagin und begann seine knöchrigen Hände über dem Feuer zu wärmen. »Es ist, als wenn der Wind einem wehte, durch und durch bis ins Innerste.« »Das muss wirklich scharf sein, was dir bis an das Herz dringt«, bemerkte Sykes. »Gib ihm einen Tropfen zu trinken, Nancy. Alle Donnerwetter, mach geschwind. Man wird ganz übel davon, das alte Gerippe so schaudern zu sehen wie ein hässliches Gespenst, das eben aus dem Grabe gestiegen ist.« Nancy holte schnell eine Flasche aus dem Schranke. Sykes schenkte ein Glas Branntwein ein und hieß den Juden, es auszutrinken. Fagin berührte es jedoch nur mit den Lippen und setzte es wieder auf den Tisch. »Ausgetrunken, Spitzbube«, rief Sykes. »Habe schon genug, danke, Bill.« »Wie, was fürchtest dich, dass wir dir einen Streich spielen?«, sagte Sykes, blickte den Juden verächtlich an und stürzte das Glas selbst hinunter. Fagin blickte im Zimmer umher, nicht aus Neugierde, denn es war ihm wohl bekannt, sondern unruhig, verstohlen, argwöhnisch, wie es ihm zur Gewohnheit geworden war. Das Gemach war sehr schlecht möbliert. Nur der Inhalt des Schranks schien anzudeuten, dass es von einem gewöhnlichen Arbeiter bewohnt würde. Auch sah man nichts Verdächtiges, mit Ausnahme einiger schwerer Knittel, die in einem Winkel standen, und eines Lebenserhalters, der über dem Kaminsimse hing. »Was hast du zu sagen, verdammter Jude?« fragte Sykes. »Weshalb bist du hergeschlichen?« »Wegen des Bays in Jersey, Bill«, erwiderte der Jude, dicht zu ihm rückend und flüsternd. Anmerkung des Übersetzers, »Bays« bedeutet »Hauses«. »Nun, und was weiter? Ah, ihr wisst ja recht gut, was ich meine, Bill, nicht wahr, Nancy? Er weiß es recht gut.« »Nein, er weiß es nicht«, fiel Sykes höhnisch ein, »oder will es nicht wissen, was dasselbe ist. Sprich rein raus, nenn die Dinge beim rechten Namen und stell dich nicht an, als wenn du nicht der Erste gewesen wärst, der die Sache auf die Bahn gebracht hat.« »Psst, Bill, psst«, sagte Fagin, der sich vergebens bemüht hatte, Sykes zum Stillschweigen zu bringen. »Es wird uns wer hören, mein Lieber, es wird uns wer hören.« »Lass hören, wer will«, tobte Sykes, »es ist mir alles gleich.« Er sprach jedoch die letzten Worte schon weniger laut und heftig, da ihm der Gedanke kam, dass es ihm doch nicht gleich wäre oder sein könnte. »Seid doch ruhig, Bill«, sagte der Jude besänftigend. »Es war ja nur meine Vorsicht, weiter nichts, also wegen des Bates in Jersey, mein Lieber.« »Wann soll's sein, Bill? Wann soll's sein? Solch Silberzeug, Bill, solch Silberzeug«, setzte er händereibend und mit leuchtenden Augen hinzu. »Gar nicht«, erwiderte Sykes trocken. »Gar nicht«, wiederholte der Jude und lehnte sich erstaunt auf seinem Stuhle zurück. »Nein, gar nicht«, sagte Sykes. »Zum wenigsten kann's nicht so ausgeführt werden, wie wir meinten.« »Dann ist's nicht geschickt und ordentlich angegriffen«, versetzte der Jude vor Verdruss erblassend. »Aber ihr spaßt nur, Bill.« »Ich lasse mich lieber hängen, als dass ich mit dir spaße, altes Gerippe. Toby Crockett hat sich seit 14 Tagen die ersinnlichste Mühe gegeben, aber keinen von der Dienerschaft.« »Ihr wollt doch nicht sagen, Bill«, unterbrach ihn der Jude ungeduldig, doch aber ruhiger in dem Maße, als Sykes wieder heftig zu werden anfing. »Ihr wollt doch nicht sagen, dass keiner von den beiden Bedienten könnte werden, gewonnen zu machen, Kippe?« »Das will ich allerdings sagen«, antwortete Sykes. »Sie sind seit 20 Jahren bei der alten Frau im Dienst gewesen und würden's nicht tun für 500 Pfund.« »Aber die weibliche Dienerschaft, mein Lieber, lässt sich die auch nicht beschwatzen?« »Nein.« »Wie, auch nicht vom schmucken, geriebenen Toby Crackett?« entgegnete der Jude ungläubig. »Bedenkt doch nur, wie die Weibsen sind, Bill.« »Nein, auch nicht von Toby Crackett«, erwiderte Sykes. »Er hat die ganze Zeit das erst Base umschlichen, falsche Knebelbärte und eine gelbe Weste getragen, hat aber alles nicht helfen wollen.« »Er hätt's versuchen sollen mit nem Schnurrbart und Soldatenhosen, mein Lieber«, sagte der Jude nach einigem Besinnen. »Das hat er auch schon getan, und's ist ebenso vergeblich gewesen.« Der Jude machte eine verdrießliche und verlegene Miene dazu, versank auf ein paar Minuten in tiefes Nachsinnen und sagte endlich mit einem schweren Seufzer, wenn man sich auf Toby Crackets Berichte verlassen könne, so fürchte er, dass der Plan aufgegeben werden müsse. »Es ist aber sehr betrübt, Bill«, setzte er, die Hände auf die Knie stützend hinzu, »so viel zu verlieren, wenn man einmal den Sinn hat gesetzt darauf.« »Freilich«, sagte Sykes, »es ist ganz verdammt ärgerlich.« Es folgte ein langes Stillschweigen. Der Jude war in Gedanken verloren und sein Gesicht nahm einen Ausdruck wahrhaft satanischer Büberei an. Sykes blickte ihn von Zeit zu Zeit verstohlen von der Seite an und Nancy heftete aus Furcht, ihn zu erzürnen, die Augen auf das Feuer, als wenn sie bei allem, was gesprochen war, taub gewesen wäre. »Fan«, unterbrach Sykes endlich die allgemeine Stille, »schafft's 50 Füchse extra, wenn's durch Einbruch vollbracht wird?« »Ja«, rief der Jude wie aus einem Traume erwachend, reichte ihm die Hand und jeder Muskel seines Gesichts gab Zeugnis, wie freudig und lebhaft er durch die Frage aufgeregt worden war. Sykes entriss dem Juden seine Hand ein wenig verächtlich und fuhr fort, »Dann mag's geschehen, sobald du willst, Alter. Toby und ich sind vorgestern über die Gartenmauer gewesen und haben die Türen und Fensterläden untersucht. Die Base ist nachts verrammelt wie Dobes, aber wir haben eine Stelle gefunden, wo wir leise und mit Sicherheit schränken können.« Anmerkung des Übersetzers, schränken bedeutet einbrechen. »Wo ist denn die Stelle, Sykes?« fragte der Jude sehr gespannt. »Man geht über den Grasplatz und dann...« »Nun, und dann«, unterbrach ihn der Jude, sich ungeduldig vorbeugend. »Dann«, sagte der Schränker, brach jedoch kurz ab, denn Nancy gab ihm kaum den Kopf bewegend einen Wink, nach des Juden Gesicht zu sehen. »Es ist aber gleich, wo die Stelle ist«, fuhr er fort, »ich weiß, dass du's nicht kannst ohne mich, und man tut wohl, sich auf Nummer sicher zu setzen, wenn man mit dir zu tun hat.« »Nach eurem Belieben, Bill, nach eurem Belieben«, erwiderte der Jude, sich auf die Lippe beißend. »Könnt ihr's mit Toby allein und braucht weiter keinen Beistand?« »Nein, bloß ein Dreheisen und nen Knaben. Das Eisen haben wir, den Buben musst du uns schaffen.« »Nen Knaben«, rief der Jude aus, »ah, dann ist's ein Paneel, wie?« »Es kann dir gleich viel sein, was es ist«, erwiderte Sykes, »ich brauche nen Buben und er darf nicht groß sein. Wenn mir nur nicht der von Ned, dem Schornsteinfeger, durch die Lippen gegangen wäre. Er hielt ihn mit Absicht klein und schmächtig und lieh ihn aus für ein Billiges. Aber so geht's. Der Vater wird gerumpelt«, Anmerkung des Übersetzers, gerumpelt bedeutet deportiert, »und wie der Blitz ist der verlassene Kinderverein da und nimmt den Jungen aus dem Geschäft, darin er Geld hätte verdienen können, lehrt ihn lesen und schreiben und der Bube wird dann Lehrling, Gesell, endlich Meister«, sagte Sykes mit steigendem Zorn über einen so unrechtfertigen Verlauf. »Und so geht's mit den meisten. Und hätten sie immer Geld genug, was sie Gottlob und Danken nicht haben, so würden wir nach ein paar Jahren keinen einzigen Jungen mehr im Geschäft behalten.« »Ja, ja«, stimmte der Jude ein, der unterdessen überlegt und nur die letzten Worte gehört hatte. »Bill, was gibt's?« Der Jude deutete verstohlen auf Nancy hin, die noch immer in das Feuer schaute, und gab Sykes durch Zeichen seinen Wunsch zu erkennen, mit ihm allein gelassen zu werden. Sykes zuckte ungeduldig die Achseln, als wenn er die Vorsicht für überflüssig hielte, forderte indes Nancy auf, ihm einen Krug Bier zu holen. »Ihr seid nicht durstig, Bill«, sagte Nancy mit der vollkommensten Ruhe und schlug die Arme übereinander. »Ich sage dir, ich bin durstig«, entgegnete Sykes. »Dummes Zeug, fahrt fort, Fagin. Ich weiß, was ihr sagen will, Bill. Ich kann's auch hören.« Der Jude zögerte und Sykes sah etwas verwundert, bald ihn, bald das Mädchen an. »Brauchst dich vor dem alten Mädchen nicht zu scheuen, Fagin«, sagte er endlich. »Hast sie lange genug gekannt und kannst ihr trauen, oder der Teufel müsste drin sitzen. Sie wird nicht mosern, nicht wahr, Nancy?« Anmerkung des Übersetzers: Mosern bedeutet verraten. »Ich soll's wohl meinen«, erwiderte sie, ihren Stuhl an den Tisch schiebend und den Kopf auf die Ellenbogen stützend. »Nein, nein, liebes Kind«, fiel der Jude ein, »ich weiß das sehr wohl, nur...« Er hielt wieder inne. »Nu, was denn nur?«, fragte Sykes. »Ich weiß nur nicht, ob sie nicht vielleicht wieder werden würde, unwirsch, mein Lieber, wie vor einigen Abenden«, erwiderte Fagin. Bei diesem Geständnisse brach Nancy in ein lautes Gelächter aus, stürzte ein Glas Branntwein hinunter, erklärte unter mehrfachen zarten Beteuerungen, dass sie alles hören könne, wolle und werde und so standhaft, mutvoll und treu sei als eine oder einer. »Fagin«, sagte sie lachend, »sprecht nur ohne Umschweife zu Bill von Oliver.« »Ah, du bist ein so gewitztes Mädchen, wie ich je eins gesehen«, versicherte der Jude und klopfte sie auf die Wange. »Ja, ich wollte wirklich sprechen von Oliver.« »Was hast du von ihm zu sagen?«, fragte Sykes. »Dass er der Knabe ist, den ihr braucht, mein Lieber«, erwiderte der Jude in einem heisern Flüstern, den Finger an die Nase legend und mit einem fürchterlichen Greinen. »Der Oliver«, rief Sykes aus. »Nimm ihn, Bill«, sagte Nancy. »Ich tät's, wenn ich an deiner Stelle wäre. Mag sein, dass er nicht so gepfifft und dreist ist als einer von den anderen, aber das ist auch nicht nötig, wenn du ihn bloß dazu brauchen willst, dass er dir eine Tür aufmacht. Verlass dich darauf, er ist bedacht, Bill.« »Ich weiß, dass er's ist«, fiel Fagin ein. »Er ist in den letzten Wochen geschult gut und es ist Zeit, dass er anfängt, für sein Brot zu arbeiten. Außerdem sind die anderen alle zu groß.« »Ja, die rechte Größe hat er«, bemerkte Sykes nachsinnend. »Und er wird alles tun, wozu ihr ihn nötig habt, Bill«, sagte der Jude. »Er kann nicht anders, nämlich wenn ihr ihn nur genug haltet in Furcht und Schrecken.« »Das könnte geschehen, und nicht bloß zum Spaß. Ist was nicht richtig mit ihm, wenn wir einmal erst am Werk sind? Alle Teufel, so siehst du ihn nicht lebendig wieder, Fagin. Bedenk das, ehe du ihn schickst.« Er hatte ein schweres Brecheisen unter dem Bette hervorgezogen und schüttelte es unter drohenden Gebärden. »Ich habe alles bedacht«, erwiderte der Jude eifrig. »Ich hab ihn beobachtet, meine Lieben, wie ein Falke die Augen auf ihn gehabt. Lasst ihn nur erst wissen, dass er einer der unsrigen ist. Lasst ihn nur erst wissen, dass er gewesen ist ein Dieb. Und er ist unser, unser auf sein Leben lang. Oho, es hätte nicht besser können kommen.« Er kreuzte die Arme über der Brust, zog den Kopf zwischen die Schultern und umarmte sich gleichsam selbst vor Behagen und Freude. »Unser«, höhnte Sykes, »du willst sagen dein. »Könnte vielleicht sein, mein Lieber«, sagte der Jude kichernd, »wenn ihr so wollt, Bill, mein.« Sikes warf seinem angenehmen Freunde finster grollende Blicke zu. »Und warum bemühst du dich denn so sehr um das Kreidegesicht«, sagte er, »da du doch weißt, dass 50 Buben in Common Garden dormen, unter denen du die Wahl hast?« Anmerkung des Übersetzers, Common Garden bedeutet Covent Garden, dormen bedeutet schlafen. »Weil ich sie nicht gebrauchen kann, mein Lieber«, erwiderte der Jude ein wenig verwirrt. »Sie sind's nicht wert, dass man's versucht mit ihnen, denn wenn sie in Ungelegenheit geraten, steht ihnen geschrieben auf der Stirn, was sie sind und haben getan. Aber mit diesem Knaben, wenn er nur gebraucht wird, geschickt, kann ich ausrichten mehr als mit 20 von den anderen. Außerdem«, fügte er wieder in vollkommener Fassung hinzu, »außerdem hat er uns jetzt, und wenn er uns wieder entwischen könnte und muss bleiben, mit uns im selbigen Boot gleich viel, wie er gekommen ist, hinein. Ich habe Macht genug über ihn, wenn er nur ein einziges Mal ist gewesen bei einem Schränken. Mehr brauche ich nicht. Und wie viel ist das besser, als wenn wir müssten den armen kleinen Knaben über die Seite schaffen, was würde gefährlich sein, und wodurch wir verlieren würden viel?« Sikes schwebte eine starke Missbilligung der Menschlichkeitsaffektion Fagins auf den Lippen. Nancy kam ihm jedoch durch die Frage zuvor, wann der Einbruch geschehen solle. »Ja, Bill, ja, wann soll es sein?« fragte auch der Jude. »Ich hab's mit Toby auf übermorgen Nacht verabredet«, antwortete Sikes mürrisch, »wenn er's nicht anders von mir hörte.« »Gut«, sagte der Jude, »es wird doch kein Mondschein sein.« »Nein«, erwiderte Sikes. »Ist auch bedacht alles von wegen Fortschaffens der Sekore«, fragte Fagin. Anmerkung des Übersetzers, »Sekore« bedeutet »gestohlenes Gut«. Sikes nickte, »und wegen, ja, ja, es ist alles verwaldivert«, unterbrach ihn Sikes. Anmerkung des Übersetzers, »verwaldivert« bedeutet »verabredet«. »Scher dich nur nicht weiter drum. Bring den Buben morgen Abend her. Ich werde eine Stunde nach Tagesanbruch auf und davon sein. Und dann halt's Maul und den Schmelztiegel bereit. Das ist alles, was du zu tun hast.« Nach einigem Hin- und Herreden, woran alle drei Tätigen Anteil nahmen, wurde beschlossen, dass Nancy am folgenden Abend Oliver herbringen solle. Fagin hielt dafür, dass er Nancy am ersten folgen würde, wenn er etwas abgeneigt wäre. Ebenso wurde feierlich verabredet, dass der Knabe zum Zweck der beabsichtigten Unternehmung Sikes unbedingt übergeben werden solle, und zwar so, dass derselbe mit ihm nach Gutdünken verfahren dürfe, ohne dem Juden für irgendeinen Unfall, der ihn treffen oder irgendeine Züchtigung verantwortlich zu sein, die sein Beschützer etwa für notwendig erachten möchte, auch sollte der Letztere alle seine Angaben nach seiner Rückkehr durch Toby Crackens Zeugnis bekräftigen lassen. Sikes bekräftigte vorläufig den edlen Bund und die Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen durch ein Glas Branntwein nach dem andern, was die Wirkung hatte, dass er zuerst lärmte und sodann einschlief. Der Jude hüllte sich darauf wieder in seinen Oberrock, sagte Nancy gute Nacht und fasste sie scharf in das Auge, während sie ihm zur Erwiderung gleichfalls wohl zu schlafen wünschte und ihre Blicke den seinigen begegneten. Sie waren vollkommen fest und ruhig. Das Mädchen war so treu und verlässlich in der Sache, als es Toby Crackett nur selbst sein konnte. Er warf Sikes unbemerkt von ihr noch einen Blick des Hasses und der Verachtung zu und ging durch die Zähne murmelnd: »So sind sie alle. Das Schlimmste an den Weibsbildern ist, dass sie größeste Kleinigkeit aufweckt, in ihnen ein längst vergessenes Gefühl. Und das Beste, dass es nicht wäre lange. Ich wette einen Sack voll Gold auf den Mann gegen das Kind.« Der Baldoberer war aufgeblieben und hatte ungeduldig auf Fagins Rückkehr gewartet. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. August 2024.